Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. In unserer Sommerreihe Mord à la carte kommt heute Hähnchen auf den Tisch, das in Österreich 4 Teile hat, mindestens. Der Knochenmann von Wolf Haas. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Also den Frühling in der Oststeiermark kann ich echt empfehlen. Ein bisschen die Landschaft genießen, ein bisschen einen Wein kosten, ein bisschen ein paar Kändle essen und schon hast du das Gefühl, dass die Welt noch ein bisschen in Ordnung ist. Aber wie ausgerechnet hier so eine Sache passieren kann, werde ich mein Lebtag nicht begreifen. Löschen, Kohl. Mahlzeit. Ist es in Ordnung? Hat der alte Löschenkohl jetzt das Händel gemeint oder hat er gemeint, ob der Privatdetektiv Brenner den Auftrag annimmt? Aber ja, hätte der Brenner so oder so nicht antworten können. Na, aber jetzt sind die Geschichten noch einmal aufgeregt. Wir wollen die Sache endlich vom Tisch haben. Das Geschäft geht doch gut. Ich hab das Geschäft schon, ja. Wenn man den Brenner so gesehen hat, wie er in der Grillstation Löschenkohl gesessen ist, hätte man ihn nie für einen Ex-Polizisten gehalten. Eher ein Ausflügler, quasi den Frühlingstag für eine Fahrt in die Oststeiermark nutzen. Wie viele Händeln verkaufen Sie denn in einer Woche? 10.000. In einer guten, 5.000 in einer schlechten. Wie viele Knochen sind das bei 10.000 Händeln? Naja, sagen wir, 40% Knochen. Sagen wir so 4 Tonnen pro Woche, wenn das eine gute Woche ist. Schon. Und da sind Ihnen die Knochen über den Hals gewachsen, ne? Damals. Wenn bei der Betrieb gewachsen und gewachsen ist, nicht? Jedes Jahr ein Anbau, damit ich die Steuern nicht auffrisst. Und die Knochenmähmaschine ist nicht mitgewachsen. Heute haben wir eine große. Und wer hat sich um die Knochenmähmaschine gekümmert? Damals? Das ist der Jugo. Und dem Jugo sind dann die großen Knochen oder sind Hühnerknochen aufgefallen? Nein, dem Jugo ist gar nichts aufgefallen. So ein Stelzenknochen ist ja genauso groß. Da ist dem Jugo überhaupt nichts aufgefallen. Wem ist es dann aufgefallen? Wenn dann mal die Lebensmittelpolizei im Haus heißt, die finden überall was. Damit es nicht so stinkt, da haben wir die Knochen ins Kühlhaus gelegt. Aber du glaubst, du bist der reinste Verbrecher, nur weil du eine Grillstation hast. Und dann? Ja, dann. Ja. Natürlich die Sache mit den Menschenknochen. Das hat die Lebensmittelpolizei beanstandet? Sie haben uns gleich die Kripo ins Haus geschickt. Aber rauskommen ist nichts. Nicht einmal, wem die Knochen gehören. Also eins darfst du nicht vergessen, ein Löschenkohl-Backhändl besteht aus 4 Teilen. Und wenn du 2 davon isst, zerreißt es dich. Die Lebensmittelpolizei ist tüchtig. Ich finde überall was. Aber die Kripo findet nicht halb so viel wie die Lebensmittelpolizei. Aber blöd ist er ja nicht gewesen, der uns da die Leiche in den Knochenberg gemischt hat. Weil das ist schon der reinste Knochenberg gewesen, damals. Wie der Joghurt nur die kleine Knochenmähmaschine gehabt hat. Schmeckt's nicht? Zu viel. Also Alufolie bringe ich Ihnen keine. Am Abend kriegen's wieder Frisches. Ja, zeig Ihnen Ihr Zimmer. Sie bleiben ja sowieso bei uns. Ich muss jetzt erst einmal mit der Chefin reden. Das ist dem Brenner jetzt aber ein bisschen schnell gegangen. Er hat die Chefin, die ihn gestern ganz verzweifelt angerufen hat, ja noch nicht einmal kennengelernt. Mit meiner Schwiegertochter meinen Sie? Ja, ja, mit der müssen Sie auch noch reden. Ich hole sie dann gleich. Aber die Chefin ist momentan nicht da gewesen. Wie der alte Löschenkohl dem Brenner die Tür vom Personalzimmer auffällt, der Brenner nichts wie Fenster auf. Ihr Kühlhaus, macht aber einen sauberen Lärm. Das Kühlhaus, das ist im Zubau. Auf der anderen Seite. Ganz neu. Hören tust du von dem überhaupt nichts, weil das ist alles Computer. Was sie da hören, das ist die Knochenmehlmaschine. Ja, hört mal ein bisschen, ja. Aber schlimmer sind die Vögel in der Früh. Gar nichts angerührt vom Aufschnitt. Hätten Sie lieber Stötzen? Zum Frühstück? Die Kellnerin hat eine Fröhlichkeit gehabt, die ist nicht normal gewesen. In aller Herrgottsfrüh. Die muss einen guten Liebhaber haben. Du darfst eins nicht vergessen, das Zimmer von der Kellnerin ist direkt neben dem vom Brenner gelegen. Und dazwischen nur eine dünne Holzwand. Da hat der Brenner in der Nacht einiges zu hören gekriegt. Was ist mit der Chefin? Was soll mit der Chefin sein? Na, wo ist sie? Noch nicht gekommen. So hat der Brenner noch ein bisschen Zeitung lesen können. 7 Waagerecht. Die halbe Zeitung natürlich, Klöcher Kapsig. Stimmungszustand. Und ein Foto vom Tormann auf der Titelseite. Depp. Deprimiert. Weil, ob du es glaubst oder nicht, der Unterliga-Verein FC Klöch hat doch wirklich Oberwart im Elferschießen aus dem Cup geschossen. Und Oberwart spielt immerhin in der zweiten Division. Der Klöcher Tormann, ich sage nur, Zauberer. Wer weiß, wofür es gut ist, dass die Chefin noch nicht da ist. Schau ich mir eben einmal die Knochenmehlmaschine im Keller an, hat sich der Brenner gedacht. Nicht gut Deutsch. Man muss mit den Ausländern ordentliches Deutsch reden, sonst lernen sie es nie. Der Brenner hatte gleich den Helden des Elfmeterschießens erkannt, wie er den Jogo sieht, der da fast bis zur Hüfte in einem Knochenberg steht. Sehr gut, Chef! Hey, vom Glück! Ah, nicht und nichts her! Oder war 3 Elfer verpudert. Und ich 5.000 Schilling Prämie. Dann du bald Millionär. Ich 10 Jahre vorher Millionär. Erste Liga Jugoslawisch. Oh, ich große Auto, aber ganze Geld. Verpudern, ich wisse. Ja, nichts verpudern, Haus bauen, fast fertig. Aber Tormann ist eines gefährlich. Stirner, brutale Sau, hat in meinen Kopf geschossen statt Ball. Ne? Kopf kaputt. Da, schau, Silberplatte. Nichts mehr erste Liga, ich jetzt Klöch spielen. 2.000 Schilling Fixum. Und ich gebe heimschicken Ahnung. Was schnüffle ich da bei den Händelknochen herum, hat sich der Brenner gedacht, wenn ich noch nicht einmal einen richtigen Auftrag habe. Da ruft dich eine an, bestellt dich her und dann kommst du und sie ist nicht da. Wo ist meine Frau? Einfach weg. Jetzt schon wieder auftauchen. Gerade wie er schon seine Sachen gepackt hat, da sieht er am Parkplatz einen Porsche-Fahrer, der mit dem Löschenkohl schimpft. Es ist ja nicht das erste Mal, dass sie verschwindet. Ja, aber vorgestern hat sie mich extra angerufen, dass ich kommen soll, damit ich mit dem Detektiv reden kann. Sie sind? Löschenkohl. Der junge Löschenkohl. Nichts ist ausgemacht. Hat seinem Vater überhaupt nicht ähnlich gesehen. Nicht einmal, wie viel der Herr Brenner verlangt. Verlangen Sie, was Sie wollen, Brenner. Der Bursche. Gesagt, aber dem jungen Löschenkohl sind zwei richtige Tränenbäche aus seinen Alkoholikeraugen gelaufen. Da hat sich der Brenner gesagt, mache ich lieber keinen Spaß. Seit seiner Jugend betreibt der heute 67-jährige Friedrich Löschenkohl in dem 1000-Seelen-Dorf Klöch in der Oststeiermark eine Gerichtsstation. Im Lauf der Jahre baute die zunächst bescheidene Außenstation zu einem stattlichen Gastronomiebetrieb. Der ist auch alt worden, seit der Mondlandung. Wenn Klöch schon einmal im Aktenzeichen XY ist, dann geht man natürlich zum Löschenkohl. Wie in den meisten Landgemeinden ist auch in Klöch das Freizeitangebot nicht allzu groß. Umso größere Bedeutung kommt dem örtlichen Fußballverein zu. Star der Mannschaft ist der Torwart Goran Milovic aus dem ehemaligen Jugoslawien. Wenn Goran Milovic nicht gerade beim FC Klöch im Tor steht, arbeitet er in der Gerichtsstation Löschenkohl. Jetzt sieht man den Milovic. Also nicht den richtigen, weil im Fernsehen natürlich immer ein Schauspieler. Also den Milovic, Schauspieler, wie er die Knochenmehlmaschine einschaltet. Als Goran Milovic am Nachmittag des 23. Oktober wie gewohnt seiner Tätigkeit nachgeht, macht er eine grauenvolle Entdeckung. Der Milovic, Schauspieler, greift in den Berg von Händelknochen und zieht doch tatsächlich einen menschlichen Oberschenkelknochen samt Knie aus der Maschine heraus. Und auf einmal sind es nicht mehr die Hände vom Jugo gewesen, die das Knie gehalten haben, sondern die Hände von Peter Nitecki im Aufnahmestudio. Und der Film war aus. Wie die kriminaltechnischen Untersuchungen ergaben, stammen die Knochen von einem Mann mittleren Alters. Die Knochen sind die einzigen Indizien, über die wir in diesem höchst mysteriösen Fall verfügen. Wir suchen nicht nur den Täter, wir suchen auch die Identität des Opfers. Besonders wichtig sind für uns vermisste Personen aus dem genannten Zeitraum, die bisher nicht der Polizei gemeldet wurden. Ja, wenn man bei uns an jeden der Polizei melden wird, der vermisst wird. Das hat der Jackie gesagt und recht hat er gehabt. Der Jackie, das ist der Sohn von der Klofrau. Und der hat oft einmal recht gehabt, oft mehr als ein anderer, der immer nüchtern ist. Weil, auch wenn man es nicht gerne hört, jeder zweite junge Mensch verschwindet da unten. Hinaus in die große, weite Welt. Das Kellner nach Tirol oder Baumontage in Linz. In diesem Zusammenhang interessieren sich die Grazer Kriminalisten auch für das Verschwinden des Mannes, den sie hier im Bild sehen. Es ist der renommierte Künstler Gottfried Horvath. Die Oststeiermark beheimatet heute eine nicht unbedeutende Künstlerkolonie. Vor knapp einem Jahr verschwand nun Gottfried Horvath spurlos. Bis heute hat... Der Horvath hat den Köchern überhaupt gestohlen bleiben können und der alte Löschenkohl hat den Fernseher ausgeschaltet. Die Enttäuschung hat sich ausgebreitet, dass überhaupt nichts Neues in XY gekommen ist, was sie nicht schon längst gewusst haben. Überall ist natürlich fest diskutiert worden. Der Brenner hat die Ohren gespitzt. Wenn du heute ein Detektiv sein willst, musst du dir natürlich alles anhören. Und wenn es der größte Blödsinn ist. Da war doch so einer bei dir, Löschenkohl, wie noch Krieg gewesen ist bei den Jugos. So ein Grazer Geschäftsmann, der hat da die jungen Leute als Söldner angeworben. Dem bin ich abgeflogen, dass er das auch gestaubt hat. Ich habe ja nicht wissen können, was für Geschäfte der bei mir im Haus macht. Je mehr sich die Gäste in den Schauergeschichten vom Krieg nur ein paar Kilometer weiter unten gesuhlt haben, umso finsterer hat der alte Löschenkohl geschaut. Ein Brenner hat es nicht gewundert, weil der Jackie ihm erzählt hat, dass die Jugoslawen dem alten Löschenkohl vor 50 Jahren die Eier weggeschossen haben. Da kann sie nicht gefreut haben, dass er durch den neuen Krieg immer wieder dran erinnert wird. Wo ist überhaupt der Milovic? Es ist keinem besonders aufgefallen, dass der Milovic nicht da gewesen ist, obwohl namentlich selber im Fernsehen, also eigentlich Held des Abends. Die Klöcher haben zu diesem Zeitpunkt ja nicht wissen können, dass sie das nächste Cupspiel 7:0 verlieren werden. Weil von ihrem großartigen Tormann immer noch jede Spur fehlen wird. Und dass am nächsten Morgen beim Training, wie der Zeugwart Schorsch den großen Ballsack ausleert, plötzlich der Kopf vom Feldbacher Stürmer Ortovic mit 30 Fußbällen über den Rasen kollert, haben sie auch nicht ahnen können. Da siehst du wieder mal, wie wichtig es ist, dass ein Zeugwart immer ein Handy hat. Weil die Grazer Kripo gleich da und das ganze Gelände abgesucht, aber keine Spur vom Körper des Ortovic. Ironie des Schicksals, ausgerechnet durch ein Kopfballtor vom Ortovic, haben die Klöcher erst vor ein paar Monaten 1:0 gegen Feldbach verloren. Wo ist der Chef? Bei der gesunden Untersuchung. Nicht der Alte, ich meine den Junior, den Mann von ihrer der Chefin. Der Borsche, Pauli, ist doch nicht mein Chef. Also meinen Sie, ist noch immer der Alte der Chef? Die Chefin ist der Chef. Jetzt muss ich aber schnell mal Frankfurt essen, sonst werden sie mir kalt. Die Chefin ist doch nur die Schwiegertochter. Und die einzige hier, die den Betrieb führen kann. Gibt nichts Besseres als Frankfurter, wenn sie heiß sind. Ja, heiß müssen sie sein. Ja, müssen sie. In Frankfurt sagen sie Wiener und in Wien Frankfurter. Wissen Sie wieso? Keiner möchte das Würstel sein. Das wäre auch eine Erklärung. Ein Wiener Metzger hat die Würstel erfunden und der hat Frankfurter geheißen. Na, wenn Sie Würstel so gern mögen, müsste ja der Borsche Pauli Ihr bester Freund sein. Das kannst du laut sagen, dass der Borsche Pauli ein Würstel ist. Wo ist der eigentlich die ganze Zeit? Der traut sich nicht mehr heim seit der Fußballbestechungsgeschichte. Aber geh. Nicht einmal bestechen kann er richtig. Der Ortovic, also der Feldbacher Stürmer, hat ihn natürlich gleich angezeigt. Der Ortovic, dem sein Kopf jetzt im Ballsack von ja, FC genau. Was meinst du, hat der Borsche Pauli was mit dem Tod vom Ortovic? Okay. Und dann hat man gehört, wie jemand von außen die Tür aufgesperrt hat. Für mich ein paar Verantwortung. Der Alte hat sich zum Brenner gesetzt. Ich bin heute unten am Fußballplatz gewesen. Ja, schon recht. Training. Die Buben, ins Trainieren. Da bin ich mit dem Trainer ein bisschen ins Gespräch gekommen. Der hat mir erzählt, dass Ihr Sohn in eine Bestechungsgeschichte verwickelt ist. Blödsinn, ja. Als nicht wahr? Doch. Stimmt, leider. Mein Sohn hat diesen Blödsinn gemacht. Und seither ist er nicht mehr daheim? Nein. Er ist ja viel länger nicht mehr da. Er ist immer unterwegs. Heiratet eine tüchtige Frau. Das ist eine brave, die hat immer gearbeitet. Und der kommt nach Hause, wenn er Geld braucht. Oder jetzt sorgt sich natürlich um seine Frau. Sonst kümmert er sich das ganze Jahr nicht. Wo willst du heute einen Vater hernehmen, der überhaupt etwas über seinen Sohn weiß? Siehst du, da fängt es nämlich schon an. Der Pferdl, der Trainer. Sie haben gesagt, dass er es ihnen erzählt hat? Ja, der Trainer. Ein Pferdl heißt er. Der ist vom Beruf Buschauffeur. Da machen die immer so Pensionistenfahrten nach Jugo hinunter. Und da ist der Pferdl immer eine Mordsunterhaltung. Aber auf der Trainerbank, da bringst du nicht ein Wort aus ihm heraus. Aha. Wollen Sie, dass ich ehrlich bin zu Ihnen? Wenn Sie wollen, dass ich Ihre Schwiegertochter finde? Das mit dem Ortowitsch-Kopf, das ist doch schon in den Nachrichten gewesen. Da brauchen Sie mir nicht die Geschichte mit dem Pferdl auftischen. Weil mein Sohn hat den Ortowitsch vielleicht bestochen. Aber zum Kopf abschneiden, hat der nicht das Zeug. Wie der Brenner in halben Reihen zugestiegen ist, ist der Bus fast voll gewesen. Außer dem Brenner aber alle Fahrgäste praktisch Altersheim. Und da hat der Brenner fürchten müssen, dass der Trainer Pferdl ihn womöglich kennt und errät, dass er ihn aushorchen will. Journalist, oder? Geh, wieso Journalist? Ein Journalisten rieche 10 Kilometer gegen Wind. Nichts hat der Verein weniger brauchen können, als dass die alte Bestechungsgeschichte mit dem Ortowitsch wieder aufgewärmt wird. Oberwart! Ah! Porträt der Woche! Ist das der Höhepunkt Ihrer Karriere gewesen? Ja, das hättest du sehen sollen, was das Thema Cup-Sieg aus dem Pferdl gemacht hat. Wie sich seine Miene auf einmal, also richtig gehend aufgehellt. Über das Cup-Spül immer. Nachher. Weil jetzt muss ich. Und schon fängt der Pferdl an, in sein Mikrofon zu quatschen, weil er hat die Leute in Stimmung bringen müssen. Und einmal geht's noch! In Maribor dann Mittagessen. Hat der Pferdl immer beschäftigt und anschließend Verkaufsmesse. Eine Wunderdecke. Da deckst du dich zu damit und 2 Wochen später hast du keinen Räumer mehr. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und einmal geht's noch! 6.000 Schilling. Die Senioren, die müssen ja alle ein fürchterliches Rheuma gehabt haben. Die haben gekauft, ein Wahnsinn. Ja, ihr Tormann da, das ist ja der reinste Zauberer. Und das kannst du laut sagen, Weltklasse. Früher Jugoslawien, erste Liga. Ja, aber gar so viel werden sie nicht zahlen bei Klöw. Der kriegt gut zahlt. Für den Jogo sind ja der Wiesen. Ja, aber nebenbei muss er noch beim Löschenkohl arbeiten. Ja, eben. Da verdient er doch zusätzlich die Wiesen beim Löschenkohl. Ach so, ja, so gesehen. Löschenkohl, der Junge hat ja auch seine Finger im Verein. Kommt, der hat nichts mehr zu reden im Verein. Besticht das Vereinspräsident einen Völkbocher Stürmer. Der Ortowitsch. Ja, das hat es in der ganzen Unterliga noch nie gegeben. Und der Ortowitsch ist nur stracks zur Zeitung gegangen. Das ist einmal ein ehrlicher Jugend gewesen. Aber zugegeben hat es der Junge Löschenkohl nie. Gibt da keiner nie was zu. Sie sind jetzt wieder zur Grenze gekommen, aber keine langen Formalitäten, weil den Pferdl haben die Zöllner schon gekannt. Da stehen sie in der Nacht immer. Die Jugendnoten sind billiger und besser als die Einheimischen. Ja, das ist wie bei den Fußballern. Genau. Da steht schon die erste. Die Freundin vom Ortowitsch ist einmal da gestanden, bevor es verschwunden ist. Ist sie dem Ortowitsch davongelaufen? Jetzt aber. Jetzt hat der Pferdl natürlich gewusst, dass der Brenner kein Sportreporter ist. Wenn er nicht einmal weiß, dass der Jugostürmer Ortowitsch und seine Freundin ein paar Tage nach der Bestechungsgeschichte verschwunden sind. Naja, bis er erst vorgestern wieder aufgetaucht ist im großen Ballsack des FC Klöch. 3 Tage, nachdem der Klöcher Tormann Milovic spurlos verschwunden ist. Aha, das ist also dein Geschäft, Jackie. Vielleicht gehe ich einmal nach Radgersburg ins Buff, hat sich der Brenner gedacht. Da finde ich vielleicht etwas heraus über die Freundin von dem Ortowitsch. Na, das ist mein Idealismus. Wie der Brenner beim Eingang von Borderland den Jackie, also den Sohn von der Klofrau vom Löschenkohl, getroffen hat, ist er gleich ein bisschen weniger nervös gewesen. Na, was schaust du denn so traurig? Bist gerade bei der Matura durchgefallen? Nein, nicht. Was schaut der dort? Der schaut aus wie ein Schwein. Psst, bist deppert? Das ist unser bester Kunde, der Ballfinger. Auf wackeligen Zündholzbeinen hat sich ein fetter Koloss die Treppe hinuntergetastet und sich in einen dunkelroten Fauteuil plumpsen lassen. Geh mir aus der Spuckrichtung, Angie. Okay. Und obwohl die Rothaarige sofort ihren Platz geräumt hat, dem Ballfinger ist es nicht schnell genug gegangen. Jetzt hat der Angie aus 4-5 Meter Entfernung direkt ins Gesicht gespuckt. Knochenschnüffler, setz dich zu mir und ich erzähl dir was. Also können wir es auch so erzählen, ja? Ein bisschen Abstand schaut nichts. Der Ballfinger hat sich geplagt wie ein alter, schwerkranker Mensch, bis er sich aus dem Fauteuil befreit hat. Und dann ist er langsam nach hinten zum Jackie gegangen und jetzt hat der Brenner gesehen, dass das mit dem Idealismus von Jackie gar nicht so falsch gewesen ist. Weil sein wirkliches Geld hat er mit etwas anderem gemacht. Gestatten Sie, Julius Ballfinger, es wäre mir eine Ehre, wenn Sie mit mir rauchen. Jackies beste Ernte. Auf die freundliche Tour ist ihm der Mensch fast noch unangenehmer gewesen. Ich auch nicht. Keine Laster. Der Brenner hat gestaunt, wie flink der Ballfinger mit seinen fetten Fingern die Zigarette gedreht hat. Darf ich fragen, ob Sie im Rahmen Ihrer Ermittlungen auf eine Spur von meinem verschwundenen Freund Horbert gestoßen sind? Sie meinen den Künstler Horbert? Für andere. Vielleicht der Künstler. Für mich immer noch mein Freund Horbert. Und für wen ist er der Künstler? Für seine Galeristen, für die Kunstsammler. Allen voran der Marco. Für die ist er kein Freund? Macht man einen Freund sofort zu Geld, kaum dass er von der Bildfläche verschwunden ist? Sie sind also auch ein Künstler. Julius Ballfinger, großer österreichischer Staatspreis, Guggenheim Museum, Tate Galerie, Biennale, München, Berlin, Zürich. Das kenne ich. Von Monopoly. Und? Haben Sie etwas über meinen Freund Horvath gehört? Zuerst muss ich einmal meine Auftraggeberin finden. Was ist mit Ortowitsch? Kennen Sie seine Freundin? Die Jura Sitschelene? Ich kenne jede Hure in Österreich. Wenn ich Ihnen sage, wo die Jura Sitsch ist, sagen Sie mir dann, wo der Horvath ist? Okay. Die Helene ist nach Wien. Und der Horbert? Tot? Der Brenner hat das nur gesagt, weil er gefürchtet hat, wenn er zugibt, dass er keine Ahnung hat, macht der Ballfinger wieder einen Rambazamba. Glück und Gras. Vielleicht beißt man in das. Statt dass der Brenner am nächsten Tag nach Wien ist und die Freundin von Ortowitsch gesucht hätte, ist er nach Graz. Naja, praktisch auf dem Weg. Sie wünschen? Durch das Schaufenster ist ihm schon aufgefallen, wie sehr die Schuhverkäuferin der Löschenkohlwirtin ähnelt. Der junge Löschenkohl hat ihm ja zwei Fotos von seiner verschwundenen Frau gegeben. Der Mann ihrer Schwester hat mir gesagt, dass ich sie hier finde. Sie ist nicht hier. Nicht ihre Schwester. Sie. Ich? Ja. Ich bin Privatdetektiv. Aha. Bei Ihnen. Der Herr Löschenkohl sagt, dass Ihre Schwester öfter zu Ihnen gefahren ist. Wie lange ist meine Schwester schon verschwunden? Eine Woche. Da holt er gleich einen Detektiv? Naja, eigentlich hatte Ihre Schwester mich engagiert. Aha. Aha. Und das hätte sich der Brenner auch nie träumen lassen, dass er mal von einer Boutique-Inhaberin eine Gänsehaut bekommt. Ihre Schwester hat mich vor einer Woche angerufen. Ich soll mich um die Sache mit den Knochen kümmern. Aber wie ich dann nach Glöch gekommen bin, ist sie nicht da gewesen. Mich wundert nur, dass sie dort nicht schon längst abgehauen ist. Sie ist ja nicht das erste Mal weg. Aber früher habe ich es immer gewusst. Ist sie dann zu Ihnen gekommen? Spätestens in einer Woche ist sie wieder zurück. Ins Hühnerparadies. Sie halten mal nicht viel von Mann, ihrer Schwester. Was für ein Mann? Wieso ist sie denn immer wieder weg, das Kerl? Ich habe mich immer nur gefragt, warum sie zurück ist. Vielleicht aus Liebe. Oder Mitleid. Mit wem? Was weiß ich? Mit den Hühnern vielleicht. Oder mit dem Alten? Kann schon sein. Der Alte hat meiner Schwester leid getan mit seiner blöden Kriegsverletzung und seinen irren Ersatzhandlungen. Ersatzanlage? Na, finden Sie es vielleicht normal, wenn einer jeden Tag 1000 Hühner grillt? Und dann noch jedes Jahr einen Saal dazu bauen muss, weil es ihm noch nicht reicht? Wie der Brenner wieder allein gewesen ist, ist ihm immer klarer geworden, dass er in Wirklichkeit noch keinen Schritt weitergekommen ist. Obwohl er sich den ganzen Tag vor dem Termin gefürchtet hat, ist er jetzt doch froh gewesen, dass er am Abend in Graz noch etwas vorhatte. Brenner! Wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, sind Sie noch in Spektor gewesen. Der Kreineck. Und ich auch. Natürlich im ganzen Land bekannt. Gratuliere zur Beförderung. Seit der Chef von der Grazer Kripo ist, haben die Zeitungen einen Narren an ihm gefressen. Der Horvath. Wie finden Sie ihn denn? Ich? Ich suche ihn ja gar nicht. Ich habe schon zugeschlagen. Was, Sie haben ihn? Gleich zwei. Da drüben die Bleistiftzeichnung und im anderen Raum eine Radierung. Weil heute kann ich noch mithalten. In einem Monat werden die großen Plastiken verkauft. Die kosten ein Vermögen. Da müsst ihr aber aufpassen. Ein Horvath verschwindet nämlich leicht. Ja, für die Bilder kein Nachteil, dass der Horvath verschwunden ist. Meine beiden Blätter hätte ich vorher um ein Zehntel bekommen. Wie können sich die Sammlerfreunde vorher gekauft haben? Vor allem einer. Der Gummiproduzent Marco hat in den letzten Jahren Horvath-Werke um ein paar Millionen gekauft. Und in einem Monat verkauft er sie. Um das Zehnfache. Wenn sie nicht noch weiter steigen. Der Kreineck hat dabei immer wieder zu einem kleinen, unscheinbaren Mann hinübergeschaut. Der muss das auch bemerkt haben, weil jetzt ist er zum Kreineck herübergekommen. Darf ich vorstellen, Nikolaus Marko, der bedeutendste österreichische Kunstsammler, Herr Brenner, mein Kollege. So mies kommt ihm also mein Job als Detektiv vor, dass er mich höflichkeitshalber als Kollegen vorstellt. Hat sich der Brenner gedacht. Es ist schon tragisch, Brenner. Dass es immer noch so ist, dass ein toter Künstler mehr wert ist als ein lebender. Aber vielleicht ist er ja gar nicht tot. Ich bete, dass Sie recht haben, aber ich wette, dass Sie nicht recht haben, hat der Marco gesagt. Der Brenner, schon ungeduldig, weil er sich dauernd von der Horvath-Geschichte ablenken lässt, hat jetzt endlich wissen wollen, was mit der Freundin von dem geköpften Ortowitsch los ist. Zack, in Zug nach Wien. Zack, Telefonwertkarte beim Schaffner kaufen. Zack, den Abteilungschef Winkler bei der Sittenpolizei anrufen. Zack, die Adresse aufschreiben. Roter Berg. Jetzt weg doch! Mistviecher! Schlafzeug! Gott sei Dank, dass du nicht zurückgeschleppt war. Wie bitte? Gut, dass du Haustüre nicht zusperren. Die meisten Leute sind ja anständig. Sie müssen entschuldigen, dass ich jetzt so reinplatze, aber die Hunde... Zu den Hunden sind sie ja auch hereingeplatzt. Sie schaut den Brenner frech an, quasi, was hast du erstens in meinem Haus zu suchen und spart ihr zweitens das Tschuschendeutsch? Was suchen Sie denn? Ein Freund von Ihnen hat seinen Kopf verloren. Den hat schon die Polizei gefunden. Ich interessiere mich mehr für den Rest. Da sollten Sie lieber den da fragen. Und sie führt den Brenner in ihr Wohnzimmer, wo der junge Löschenkohl gesessen ist. Das würde euch von der Jugomafia so passen, mir den Ortowitsch-Mord in die Schuhe zu schieben. Aber ich weiß, dass ich den Melowitsch hier finde. Und wenn ich da sitzen bleiben muss bis zum jüngsten Tag. Herausgekriegt hat der Brenner nichts aus der Jurasicelene. Weil er an dem Tag schon der dritte Besuch bei ihr gewesen ist. Und sie hat schon dem Kreineck nichts über ihren toten Ex-Freund und den verschwundenen Tormann gesagt. Immerhin, der Brenner hat jetzt mit dem jungen Löschenkohl zurückfahren können. Was glauben Sie, was die Hütte von der Jurasitsch alleine kostet? 50. 50.000 im Monat wird sie dafür schon hinlegen. Keinen Schilling. Naja, wenn man die richtigen Freunde hat. Ja, die hat keine Freunde mehr, aber eine 20-Millionen-Hütte am Roten Berg, schuldenfrei. Und vor ein paar Wochen ist sie bei uns noch in jedes Auto gestiegen. Ja, aber was hat der Ortowitsch davon gehabt, dass er sie anzeigt? Ja, das ist es ja. Ich kann mir das nicht erklären. Alles erstunken und erlogen. Ich und den Ortowitsch wegen einem Unterliga-Match bestechen. Da habe ich mir alte Jugo-Zeitungen übersetzen lassen. Und was glauben Sie? Der Ortowitsch war es, der dem Tormann Milovic den Kopf eingetreten hat. Und deswegen suchen Sie jetzt den Milovic. Wie der Brenner wieder in seinem Personalzimmer gelegen ist, hat ihm pünktlich um 11:30 wieder was aufgeschreckt. Das hat mit Ding zu tun, Intimität. Gewundert hat sich der Brenner nur, wo die Kellnerin immer ihre Liebhaber hernimmt. Deine Schönheit ist sie nicht gewesen. Nett ja, tüchtig ja, schön nein. Ich weiß nicht, ist es nur die Neugierde gewesen, dass sich der Brenner gedacht hat, jetzt möchte ich doch wissen, wer dieser Liebhaber heute ist. Da siehst du wieder mal, wie wichtig es ist, dass ein Detektiv ein gutes Taschenmesser mit Korkenzieher hat, weil in so eine dünne Holzwand hast du mir nichts, dir nichts, ein kleines Loch gebohrt. Aber wie der Brenner dann auf der anderen Seite den Horvath gesehen hat, da hat er doch noch seine Pistole genommen und auf einen Sprung im Nachbarzimmer vorbeigeschaut. Hallo! Dafür ist der Horvath wieder aufgetaucht, hat sich der Brenner gedacht. Aber natürlich, lieber noch nicht verraten. Erst brauche ich noch ein paar Informationen über den Horvath, bevor ich etwas unternehme, hat er sich gedacht. Da fahre ich am besten nach St. Martin, in die Künstlerkolonie. Schon wieder auftauchen. Momentan ist es ihm ein bisschen zu viel geworden, wie schnell die Leute da herunten verschwinden. Der Brenner hätte den Ballfinger fast nicht erkannt, wie der da vom Nachbarhof herüberruft, höflich und ruhig, wie ausgetauscht. Heute gibt's Kachelsuppe. Magst du die? Ich bin nicht heikel. Das sind die Knochen dazu. Schweinsknochen, nicht von einem Menschen. Der Brenner ist ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil er hat sich nicht vorstellen können, warum der Kunstsammler Marco verschwunden ist, ausgerechnet jetzt, wo er den Horvath gefunden hat. Er ist dann froh gewesen, wie der Ballfinger die Glachelsuppe serviert hat. Gestern hat mich der Marco zum Essen eingeladen. Aber dann bin ich mit meinem Hunger vor der verschlossenen Tür gestanden. Wohnt der Marco immer hier am Bauernhof? Die halbe Zeit in Graz. Aber gestern war er da. Er hat so einen Streit mit dem Jackie gehabt, dass man es bis herüber gehört hat. Wahrscheinlich hat der Jackie sein Geld haben wollen. Aber es ist immer dasselbe bei den Reichen. Fragt sich nur, ob die Millionäre alle geizig sind oder ob die Geizkriegen alle Millionäre werden. Dass ich nicht lache, der Marco und Millionär. Der Horvath ist dem seine letzte Rettung. Weißt du eigentlich, wie der Marco seine Millionen gemacht hat? Gummireifen. Kann man mit Gummireifen so viel verdienen? Wenn sie kugelfest sind und ein paar Kilometer weiter ein Krieg ausbricht, wo man kugelfeste Gummireifen für die Fahrzeuge braucht, dann schon. Da hat der Marco im ersten Kriegsjahr Geld gescheffelt wie ein Blöder. Am meisten haben wir Künstler davon profitiert. Die Bilderpreise sind hinaufgeschnellt. Weil ein großer Sammler, der kann in einem kleinen Land die Preise hinauftreiben. Und der Marco hat alles zusammengekauft, was er gefunden hat. Aber wie dann die Einfuhrsperre gekommen ist, ist der Marco auf seinen Gummireifen sitzen geblieben. Die Bilderpreise sind wieder in den Keller gefallen, wie der Marco seine Sammlung abgestoßen hat. Nur ein paar Künstler hat er behalten. Dich und den Horvath. Wie dann das Gerücht aufgekommen ist, dass der Horvath tot ist, sind die Preise wieder hinaufgeschnellt. Das hat den Marco gerettet. Hat es der Ballfinger jetzt gewusst oder nicht, dass der Horvath seit fast einem Jahr als Kellnerin in der Grillstation Löschenkohl arbeitet und Nacht für Nacht sein eigener Liebhaber ist? Da kann der Marco nur hoffen, dass der Horvath nicht wieder auftaucht, ne? Zumindest nicht vor der großen Ausstellung nächsten Monat. Mit den Plastiken. Wie gut bist du eigentlich mit dem Horvath befreundet? Der Horvath ist eigentlich ein einsamer Mensch gewesen. Der hat keinen an sich herangelassen. Und essen hat man mit dem auch nicht können. Dabei ist er der beste Koch gewesen. Der hat einen Geschmackssinn gehabt. Da hättest du etwas mit 25 Kräutern würzen können. Und er hätte dir nach dem ersten Bissen alle 25 aufgezählt. Jetzt aber schnell. Irgendwie hat der Brenner es geschafft, dass er den Postbus bei der Rückfahrt nicht bis zum Gepäcknetz hinauf vollgekotzt hat. Nicht wegen der Glachelsuppe, sondern wegen dem, was ihm der Ballfinger über den Geschmackssinn vom Horvath erzählt hat. Der Brenner hat sich ja fragen müssen, wieso der Horvath monatelang nur Würstel gegessen hat und die panierten Spezialitäten gemieden hat wie die Pest. Und dann hat er sich fragen müssen, wo eigentlich das Fleisch von den Menschenknochen beim Löschenkohl hingekommen ist. Beim Löschenkohl ist er dann gleich aufs Klo. Jackie, weg! Die Klofrau hat kaum ein Wort mehr herausgebracht. Was ist denn passiert? Mein Bub ist verschwunden. Vorgestern habe ich meinen 60. Geburtstag gehabt. Und er ist nicht gekommen. Wie lange ist er schon weg? Eine Woche. Mehr hat der Brenner nicht aus der Mutter vom Jackie herausgeholt. Ich brauche kein Geburtstagsgeschenk, aber meinen Buben brauche ich. Wenn schon alle der Reihe nach verschwinden, hat sich der Brenner gedacht. Vielleicht ist ja die Kellnerin inzwischen auch verschwunden und ich komme drumherum. Aber natürlich, die ist da wie immer. Jetzt ist es also heraus. Ja. Ja, jetzt ist es heraus. Und jetzt glaubst du, dass ich was mit den Knochen im Keller zu tun habe? Ein Mann, der sich als Kellnerin ausgibt, mit dem muss doch etwas nicht in Ordnung sein. Nicht unbedingt. Außer es tauchen Knochen auf in dem Gasthaus, wo sie serviert. Ich gehe jetzt auf Zimmerstunde. Und dann ist der Brenner allein dagesessen und hat sinniert. Also mehr so gebrütet. Ich habe kein Männergewand mehr gehabt. Wie der Brenner aus dem Brüten aufgeschreckt ist, steht da ein fremder Mann in genau demselben Hemd, wie der Brenner auch eins hat. Hose auch dieselbe. Ja, dass dir meine Schuhe passen. Gehst du jetzt nicht mehr als Kellnerin? Nein, jetzt gehe ich nicht mehr als Kellnerin. Jetzt fahren wir beide ein bisschen mit meinem Auto herum. Es hat den Brenner nicht besonders gewundert, dass heute ein Mann lieber eine Frau sein will. Da gibt es sogar Operationen. Und dass ein Künstler quasi wieder ein stinknormaler Mensch sein will, das hat er auch verstanden. Aber dass jemand so weit geht, dass er sich sogar eine gehäkelte Klopapierpuppe ins Auto stellt, das hat er nicht begriffen. Vom Dahinfahren ist der Brenner so träge geworden, dass er fast eingeschlafen wäre. Aber er hat sich zusammengerissen, weil er ja immer noch nicht recht gewusst hat, was er vom Horvath halten soll. Und wenn es um die eigenen Knochen geht, ist Einschlafen nie das Ideale. Hier bin ich aufgewachsen. In dem Moment, wie der Brenner die verfallene Kalsche betreten hat, ist er so erschrocken, dass er am liebsten Reis ausgenommen hätte. Weil er hat sofort die 5 riesigen Metzgertische gesehen. Im Lauf der Jahre, der Metzger hat geschnitten und geschnitten, sind die Holztische langsam uneben geworden und mit der Zeit ist die reinste Hügellandschaft aus einem Metzgertisch geworden. Wie ich 17 war, habe ich meinen ersten Freund gehabt. Der ist schon fast 40 gewesen. Und siehst du, diese Metzgertische hat der Horvath zusammengekauft und hat die Hügellandschaften zu seinen Kunstwerken erklärt. Wir haben uns jede Nacht hier in der Werkstatt getroffen. Die Leute haben ihn fast erschlagen, wie es aufgekommen ist. Weil das ist heute in der Kunst erlaubt. Früher hätte das vielleicht nicht gegolten, aber heute überall Reformen. Jetzt haben sie die Metzgertische vom Horvath gelten lassen. Am Sonntag, wie wir alle in der Kirche gewesen sind, hat er die Bandsäge eingeschaltet. Die macht einen Höllenlärm. So hat er sich vorbereiten können auf die Hölle. Bei den Himmel kommst du ja nicht, wenn du dir selber den Hals abschneidest. Der Horvath ist jetzt zur Bandsäge gegangen und hat sich zu dem schwarzen Starkstromschalter hinübergelegt. Kein Strom! Wie sie den Brenner in die Intensivstation geschoben haben, hat er in seiner Bewusstlosigkeit immer noch dieses Lachen gehört. Aber jetzt schön eins nach dem anderen. Wie der Brenner und der Horvath wieder ins Auto gestiegen sind, ist es schon langsam finster geworden. Weißt du was von Marco? Wieso? Na, weil der verschwunden ist. Der ist nicht verschwunden. Ich habe ihn erst gestern bei uns im Gasthaus gesehen. Wieso, was hat er da gesucht? Du hast ihn nervös gemacht, weil du auf der Vernissage aufgetaucht bist. Wieso? Wieso macht ihn das nervös? Der Marco ist knapp vor dem Bankrott gestanden. Die Banker sind ihm schon draufgestiegen mit seiner Gummifabrik. Aber Gummi ist doch jetzt wieder in Mode. Das ist einfach zu wenig Gummi, was man für einen Gummi braucht. Ich rede von der Gummireifenmode in Jugo. Dann weißt du ja auch, dass mit dem Exportverbot, das auf seinen Reifen sitzen geblieben ist. Na, da tut er mir nicht leid. Mir auch nicht. Bis ihm noch besser gegangen ist, hat er fast alle meine Arbeiten zusammengekauft. 50 Fleischbänke muss der mindestens haben. Was haben die gekostet? Damals 20.000, 30.000 Schilling. Aber seit meinem Verschwinden das Zehnfache. Na, Bunda, hat er sich mit den Millionen für deine Fleischbänke sanieren wollen. Aber dann ist ihm ein kleines Problem dazwischen gekommen. Du bist ja kein Bulle mehr, kann ich's dir erzählen. Und dem Jackie kann's jetzt auch egal sein. Wieso glaubst du, dass der Jackie tot ist? Ich hab da so ein Gefühl. Wie ich als Horvat verschwunden bin, hat mich Gras nicht mehr interessiert. Aber das gehört nicht zu einer Händelkellnerin. Aber wie dann der Stress aufgekommen ist mit den Knochen und dann mit dem Ortowitsch, da habe ich dem Jackie ein bisschen was abgekauft. Und wie ich meine Bestellung angesagt habe, hat mich der natürlich sofort erkannt. Weil jeder hat seine speziellen Bestellungen. Da erkennt dich ein Händler im Schlaf. Ist der Jackie schnurstracks zum Marco und hat ihn erpresst. Er lässt es noch vor der Ausstellung auffliegen, dass ich noch lebe. Wären natürlich die Preise wieder in den Keller gerasselt. Gestern taucht der Marco auf einmal bei mir auf. Am liebsten hätte er mich eigenhändig totgeschlagen, damit es endlich stimmt, dass ich tot bin. Er hat gedroht, dass er mir den Mord in die Schuhe schiebt und hat mir irre gebrüllt. Ich weiß nämlich, von wem die Knochen im Keller sind. Und ich werde aussagen, falls du vor der Ausstellung auftauchst. Fast hätte er mir den Busen heruntergerissen, aber da ist der Alte dazwischen gekommen und hat ihn hinausgeschmissen. Und von wem sind die Knochen? Na, da musst du den Marco fragen. In Bad Gleichenberg hält der Horvat vor einer Disco und deutet auf den silbernen Porsche am Parkplatz. Wieso hast du gewusst, dass der Pauli da ist? Weil er jeden Tag da ist. Was glaubst du, wo er seinen Whisky-Schädel her hat? Frag ihn doch, wohin die 20 Millionen verschwunden sind, die vor einem Jahr noch auf dem Löschenkohlkonto drauf gewesen sind. Mein Vater, also eigentlich mein Stiefvater, hat in den 40er Jahren die Händelstation aus einer kleinen Buschenschank aufgebaut. Mutter ist bald davongelaufen, weil mein Vater nur mehr Geld im Schädel gehabt hat. Er hat es gar nicht richtig gemerkt, dass sie weg war, weil er hat nur ausgebaut und immer mehr Leid. Zuletzt hast du das Gefühl gehabt, dass wir die halbe Steiermark ausspeisen. Dann habe ich geheiratet. Mein Vater hat meine Frau sehr gern gehabt. Sie ist tüchtig im Betrieb gewesen und hat bald die Finanzen übernommen. Aber je mehr sie mit den Hühnern zu tun gehabt hat, umso weniger hat sie mich interessiert. Auf dem roten Bierdeckel ist mit weißen Buchstaben gestanden: Disco Little Joe, Bad Gleichenberg. Und der Paul hat mit seinem roten Kuli das Wort Disco langsam zum Verschwinden gebracht. Einmal ist sie mit einem Problem zu mir gekommen. Der Vater hat in einer Woche 1 Million Schilling ausgegeben. Ich bin ihm nachgefahren und habe gesehen, dass er immer zu einer Prostituierten gefahren ist. Zur Jurasic-Helene, die Freundin vom Ortowitsch. Sie wissen ja, dass mein Vater seit dem Krieg kein richtiger Mann mehr ist. Und jetzt lässt mein Vater, der 50 Jahre lang keine Frau angeschaut hat, auf einmal Millionen bei einer Prostituierten. Dann sind bald einmal 10 Millionen weg gewesen. Meine Frau hat gesagt, ich soll ihn entmündigen lassen, sonst ist bald der ganze Betrieb weg. Nur noch Bad Gleichenberg ist auf dem Bierdeckel gestanden. Und dann hat der Ortowitsch erfahren, dass ich den Vater entmündigen lassen will. Und dann hat der die Idee gehabt, dass er mich entmündigen muss, bevor ich den Vater entmündigen kann. Ja, also öffentlich entmündigen. Lächerlich machen, dass mir keiner mehr glaubt. Und so hat er diese Bestechungsgeschichte aufgebracht und mich damit in der ganzen Steiermark unmöglich gemacht. Leichenberg. Und Sie erwarten, dass ich Ihnen die Geschichte glaube? Sie können ja die Jurasic fragen. Die ist in Wien. Sie können ja mein Auto nehmen. Die Jurasic-Helene hat sich dieses Mal nicht lange gespielt und hat dem Brenner genau erzählt, wie sie dem alten Löschenkohl sein Vermögen herausgerissen hat. Und 2 Stunden nach Mitternacht ist der Brenner schon wieder in seinem Personalbett gelegen. Er hat sich von einer Seite auf die andere gedreht, aber von Einschlafen kann nicht die Rede sein. Ihm ist vorgekommen, dass das Surren von der Knochenmehlmaschine immer lauter wird. Und dann hat er sich gedacht, wieso surrt die eigentlich Tag und Nacht, wo der Milovic schon seit fast 2 Wochen weg ist? Ich Und dann hat er sich angezogen, weil er neugierig geworden ist, wo das Surren herkommt. Jetzt, wo ist das Surren hin verschwunden? Beim Knochenraum kein Surren, kein gar nichts. Bei der Besenkammer war es lauter. Und dann hat er überlegt, seit wann Besenkammern Stahltüren haben, ist der Brenner direkt durchs Kellerfenster ins Freie geklettert. Und dort hat er gesehen, dass die Besenkammer genau so ein Kellerfenster gehabt hat, aber von innen zugeklebt. Vom Kühlaggregat. Wie er hinuntergestiegen ist, hat er gleich die fürchterliche Kälte im Kühlraum gespürt. Und dann hat er den Lichtschalter gefunden. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, die junge Löschenkohlwirtin sofort erkannt, obwohl nur noch die Hälfte von ihr da gewesen ist. Den Kunstsammler Marco hat er erst beim näheren Hinschauen erkannt. Und dann hat der Brenner noch eine dritte Leiche entdeckt. Ganz einfache Identifikation. Weil der Ortowitsch hat keinen Kopf aufgehabt. Was suchen Sie hier? Vielleicht kennst du diese Fleischerhaken. Mit denen berührst du eine Sau nur und sie zerfällt schon in zwei Teile. Der alte Löschenkohl hat jetzt versucht, den Brenner ein bisschen mit seiner Fleischerhacke zu berühren. Muss man auch von Glück reden, dass ihm der Alte nur den kleinen Finger abgehackt hat. In den zwei Sekunden, die der Alte gebraucht hat, um die Hacke aus der Fleischbank zu reißen, ist dem Brenner einiges durch den Kopf gegangen. Nicht, dass du etwa glaubst, dass sein Leben an ihm vorbeigezogen wäre. Nein, er hat daran gedacht, was ihm die Jurasic-Helene vor ein paar Stunden erzählt hat. Der alte Löschenkohl, der hat nie etwas von mir verlangt. Außer... dass ich mich vor ihn hinknie und stapelweise seine Tausende... In einem knappen Jahr hat so die Jurasic-Helene das ganze Vermögen vom alten Löschenkohl aufgefressen. Jetzt ist dem Brenner auch klar gewesen, dass die Löschenkohl-Schwiegertochter sterben hat müssen, weil sie einen Verdacht gehabt hat und gleich den Detektiv ins Haus bestellt hat. Es hat ja nicht gestimmt, dass der Söldnervermittler nie mehr beim Löschenkohl aufgetaucht ist. Er ist nur nicht mehr wiederzuerkennen gewesen, wie ihn die Lebensmittelpolizisten aus der Knochenmehlmaschine geglaubt haben. Und wie der Gummiproduzent Marco die Kellnerin angeschrien hat, dass er weiß, von wem die Knochen sind, hat der alte Löschenkohl natürlich schnell sein müssen, weil der Marco ist einer von den Geschäftemachern mit den Kriegsherren gewesen. Der hat wirklich gewusst, dass der Söldnervermittler über Nacht verschwunden ist. Und indem er den Kopf vom Erpresser Ortowitsch beim Fußballverein deponiert, hat der alte Löschenkohl geglaubt, er kann den Verdacht auf den Milovic lenken. Ist es dem Brenner noch durch den Kopf gegangen? Aber da hat der Alte die Hacke endlich doch herausgerissen und schon wieder über den Kopf gehabt. Aber interessant, da gibt es diesen alten Spruch, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Aber in dem Fall hat jemand das Lichtlein im Kühlraum ausgedreht. Lass dir auch gefallen, Vater. Der Alte hat seinem Sohn anstandslos gehorcht. Fehlt Ihnen was? Mein Finger? Den kann man wieder annehmen, ich hoffe gleich die Rettung. Wo kommen Sie eigentlich her? Aus dem Little Joe. Ich hab mein Auto holen wollen. Wenn Sie mir das Auto noch von mir brauchen, brauche ich keine Rettung. Naja, von mir aus. Oder kennen Sie den Fabrikanten Marco, den Kunstsammler? Der dort bei meiner Frau liegt. Wissen Sie, wo er wohnt? Bewohnt hat. St. Martin, Ortsausgang. Genau. Da schicken Sie mir die Rettung hin. Ja, ist gut. Und dann ist der Paul mit seinem Vater die Stiege hinaufgegangen. Er hat gewirkt, wie wenn er über Nacht erwachsen geworden wäre. Der Brenner noch schnell in die Küche und hat seinen Finger mit ein paar Eiswürfeln in eine Alufolie abgepackt. Wie der Brenner zur Kreuzung kommt, rast schon die Rettung an ihm vorbei und er hängt sich hinten an. Die Rettungsfahrer, wie sie beim Hof von Marco sind, natürlich stocksauer. Wozu fahre ich wie der Teufel nach St. Martin, wenn der Verletzte im Porsche hinter mir herfährt? Tür aufbrechen oder wollt's dem anderen Stern los? Türe aufbrechen dürfen sie nicht. Nein. Der Marco kann euch nicht anzünden, weil er tot ist. Wenn ihr nicht schnell macht, ist der drinnen auch tot. Ah. Ja. Na gut. Ja, auf geht's. Auf geht's. Im Keller ist er dann gelegen, bis auf die Knochen abgemagert, der Jackie. Ja, und dann ist es der Brenner selber gewesen, auf den die Rettungsfahrer einreden wie auf einen Bewusstlosen. Hey! Zuerst rettet mir das Leben und dann lässt mich da vor lauter Langweil sterben. Wie der Brenner aus der Bewusstlosigkeit erwacht ist, hat er geglaubt, es sind nur 2 Minuten vergangen. Um deinen Finger brauchst du keine Sorgen machen. Der ist in den 2 Wochen schon wieder gut angewachsen. Und die haben da in Graz einen Spezialisten, der dir den ganzen Kopf wieder annehmen. Geht's dem Arzt, wird es auch schon wieder besser. Den Jackie im Nachbarbett haben sie schon wieder prächtig hinaufgefüttert. Alles Infusion natürlich. Wen hat die Polizei alles verhaftet? Den alten Löschenkohl. Der hat schon alle 4 Morde gestanden. Seine Schwiegertochter, in Ortowitsch, in Baumann. Baumann? Ja, das ist der erste gewesen. Ich hab's ja selber gesehen, wie er die Söldner angeworben hat. Ja, das hat den alten erinnert, wie er als Bub in den Krieg ist. Genau. Und dann noch in Marco, die Drecksau. Der Marco ist nicht mehr dazugekommen, dass er dich auslässt. Ja, der tut mir nicht leid. Der hat auch Geschäfte mit dem Baumann gemacht, das steht in der Zeitung. Und was ist mit dem Milovic? Oh, der lebt jetzt bei der Jurasic. Stecken Juli und einer Decken. Einmal hat sie dann der Horvath besucht. Schau, es ist ja alles ein unbewiesener Verdacht gewesen. Der hat es jetzt doch wieder mit der Kunst probieren wollen, weil das normale Leben ist ihm zu abnormal gewesen. Aber dass einer, der mit 16 in einen Krieg gehetzt worden ist, aus einem so schmierigen Söldnervermittler Fleisch gemacht hat, das kann man doch verstehen, oder? Und da hast du das nicht so genau wissen wollen? Und dich zur Vorsicht nur noch von Würsteln ernährt, was? Und einmal ist der Löschenkohl Junior gekommen. Der hat es jetzt doch wieder mit der Händelstation probieren wollen. Aber natürlich schwierig, nicht? Weil sein Vater die Stammgäste ja unfreiwillig zu Kannibalen gemacht hat. Du, wieso hast du gleich nach dem Aufwachen nach dem Milovic gefragt? Na, pass auf. Wenn heute ein Mensch deine Sprache nicht kann, glaubst du automatisch, dass er ein bisschen blöd ist. Aber der Milovic, alles andere als blöd. Er hat eine kleine Schwester gehabt. Die hat Jurasic Helene geheißen. Weil mit 18 geheiratet, mit 19 geschieden. Dann ist die an den Ortovic geraten. Der hat die Helene anschaffen geschickt. Ihr Bruder, natürlich was gegen die Verbindung gehabt. Hat der Ortovic auf seine Weise geantwortet. Dem Milo das Gesicht eingetreten. Und wie sie nach Österreich sind, der Milo hinterher, so einen Tormann hätte sich der FC Glück doch nicht leisten können. Er hat natürlich die Knochen schon lang vor der Lebensmittelpolizei gefunden und genau denselben Verdacht gehabt wie die Löschekolwirtin. Ist abgehaut und hat den Verdacht seiner Schwester erzählt. Die Jurasic-Helene hat natürlich Angst und verschwindet mit dem ganzen Körper. Dem Ortovic nichts gesagt. Der hat nur gewusst, dass der Löschenkohl ein perverser Kunde ist. Er hat die Helene wieder zum Anschaffen zwingen wollen. Und da hat sie ihn aufgehetzt, dass er sich das ganze Geld auf einen Schlag vom Löschenkohl holt. Schweigegeld. Mehr hat sie nicht gesagt, nur Schweigegeld. Der Ortovic hat gemeint, Schweigegeld für die perverse Sache. Aber der Löschenkohl hat verstanden, Schweigegeld für die Baumannknochen. Ja, praktisch ein Missverständnis. Während der Ortovic hinuntergefallen ist, hat der Milovic angerufen und sich als Ortovic ausgegeben. Und da hat er konkret Schweigegeld für den Baumannknochen verlangt. Und dann hat der Löschenkohl den Ortovic zum Schweigen bringen müssen. Wo ist das? Ja, aber wieso hast du das nicht der Grippe erzählt? Und jetzt der Privatdetektiv, vielleicht auch ein bisschen überheblich. Der Kreinek hat mich nicht danach gefragt. Der Knochenmann von Wolf Haas. Mit Wolfram Berger als Haas und Erwin Steinhauer als Brenner. Löschenkohl Peter Simonischek, Horvath Anne Mertin, Ferdl Peter Strauß, Milovic Stefan Trippi, Paul Ernst Brassel, Niedetzki Peter Niedetzki, Jackie Harald Bichlöfer, Krennig Peter Urey, Palfinger Erhard Korn, Schwester Brigitte Karner, Helene Michu Fries, Frau Trummer Gerdi Ball und viele andere. Tongestaltung Hertha Schumlitsch und Gerhard Wieser. Regieassistenz Wolfgang Stahl. Musik Otto Lechner. Mit Anton Burger, Georg Graf, Max Nagel, Herbert Reisinger und Jean de Brousseau. Hörspielbearbeitung und Regie Götz Fritsch. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 2000.